Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Bum, bum, bum, bum. Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop. Bum, bum. Süß und klein, ein jeder muss von dir begeistert sein. Doch an dein Herz kommt leider keiner ran. Lollipop in Zellophan, ich nenn dich Lollipop, Lollipop, oh, Lolli, Lolli, Lolli, Lollipop, Lollipop, oh, Lolli, Lolli, Lolli, Lollipop, Lollipop, oh, Lolli, Lolli, Lolli, Lollipop. Besser ein Spatz in meiner Hand als die Taube auf dem Dach fern. Denn noch der Gedanke macht mich schwach, ich hätte dich so gern. Oh, oh, oh. Lollipop, Lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop, lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop, lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop. Bum, bum, bum, bum. Hätte ich dich für mich allein, wär das schön. Für dich, da ließ ich alle anderen stehen. Doch leider denken viele so wie ich. Du bist unerreicht für mich. Wie schade. Lollipop, Lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop, Lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop, Lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop. Bum, bum, bum, bum. Lollipop, Lollipop, oh, lolli, lolli, lolli, lollipop, Lollipop, oh, lolli, lolli.